film is like a battleground. One word, emotion. Platz 5. Ach, wie gern würde ich jetzt erzählen von einem wunderschönen Film über ein fiktives Osteuropa. Mikrokosmos der Zeit zwischen den Weltkriegen, würde gern schwärmen von Grand Budapest Hotel. Oder, ganz anders, würde mich gern verbeugen vor, wie der Wind sich hebt, Hayao Miyazakis erwachsenem Zeichentrickfilm. Ach, darüber würde ich gern erzählen, aber die Pflicht brüllt. Wir haben nicht zu reden über Platz 8 oder 7 der Arthouse-Charts, sondern über Platz 5. Und da hängt immer noch der Film über zwei krebskranke Teenager. Das Schicksal ist ein mieser Verräter von Josh Boone, USA 2014. Nach Abspann, Tränen getrocknet, immerhin die großartige Hauptdarstellerin Shailene Woodley endgültig in Hollywood angekommen. Sei es ihr gegönnt. Platz 4. Die Karte meiner Träume von Jean-Pierre Jeunet. Frankreich 2014. Ein Jean-Pierre Jeunet-Film, nicht als visuelle Überwältigungssatire, sondern fast leise. One word, emotions. Ein Roadmovie durch das Fantasie-Amerika von Jean-Pierre Jeunet. Um 4 Uhr in der Früh war mein Koffer endlich fertig gepackt. Die Reise des hochbegabten 10-Jährigen von seiner elterlichen Ranch in Montana in die Hauptstadt Washington, wo er einen Wissenschaftspreis abholen will. Nur weiß das Smithsonian-Institut nicht, dass der geniale Erfinder eines Perpetuum mobiles ein Junge ist. Magisch wird dieser Film, weil sich die 3D-Bilder mit der Geschichte seines jungen Helden verbinden, der nicht nur einen großen Koffer bei sich hat, sondern auch die traumatische Erinnerung an den Tod seines Zwillingsbruders. Platz 3. Boyhood von Richard Linklater. USA 2014. Ein Film über die Kindheit machen. Aber wie? Und dann die Idee, erinnert sich Richard Linklater, mit den gleichen Schauspielern jedes Jahr immer wieder ein Stück neu zu drehen. Würde das als Film funktionieren? Antwort: Es funktioniert. Und wie? Boyhood, ein Meisterwerk. Wunderschön. One word, emotions. Das erste Bild, der Junge, 6 Jahre alt, liegt im Gras, schaut verträumt in den blauen Himmel von Texas. Am Ende von Boyhood ist Mason 18, im College, das erste Mal verliebt. Natürlich ist Kino immer das Medium, das uns zuschauen lässt, wie Zeit vergeht. Doch es ist faszinierend, in Boyhood der Vergänglichkeit auch in einer solch biologischen Dimension beizuwohnen. 164 Minuten ist dieser Film lang. Wie schnell Kinozeit vergehen kann, wenn sie so erzählt wird. Das waren vielleicht abgefahrene Zeiten. Alter! Platz 2. Wir sind die Neuen von Ralf Westhoff. Deutschland 2014. Tja. Alter! Das Alter. Ralf Westhoffs Geschichte über die alten Leute, Gisela Schneeberger, Heiner Lauterbach, Michael Wittenborn, die nach 35 Jahren erneut in einer WG zusammenziehen und die Nachbarn einer Wohngemeinschaft junger Leute werden, das ist sehr komisch. Und gleichzeitig zeichnet Ralf Westhoff strukturelle gesellschaftliche Wandlungen nach. Anne nämlich schiebt Nostalgisches nur vor. Es war gut damals. Wieder mit Eddie und Johannes zusammenziehen, das ist eher aus der Not und dem Zwang geboren. Ich muss aus meiner Wohnung raus und ich kann mir diese Scheißstadt nicht leisten. Natürlich ist es komisch, dass am Ende die jungen WG-Bewohner die Spießer, die alten Nachbarn hingegen die Freaks sind. Aber Ralf Westhoffs Humor hat auch viel Melancholisches, weil er durchtränkt ist von Realität. Platz 1. Monsieur Claude und seine Töchter von Philippe de Chauveron. Frankreich 2014. Der Notar aus der Provinz mit den 4 Töchtern, 3 sind schon verheiratet, mit einem Araber, einem Juden und einem Chinesen. Als Monsieur Claudes Tochter Nummer 4 dann ankündigt, einen Katholiken ehelichen zu wollen, ist Monsieur erleichtert. Aber dieser Katholik stammt, was Töchterchen zunächst verschweigt, von der Elfenbeinküste, ist also schwarz. Monsieur Claude würde alles tun, um diese Heirat zu verhindern. Ein Chinese, ein Jude, ein Araber werden akzeptiert, aber ein Schwarzer? Klar liegen sich hier am Ende alle in den Armen. Die Weißen, die Schwarzen, die Gelben, die Mitkeeper oder ohne. Die beruhigende Message dieser französischen Sozialkomödie, dass wir doch alle irgendwie ein bisschen Rassisten sind, kann einem allerdings schon querliegen. Aber was tut man eben nicht alles, um den Komödien-Let's-Feel-Good-Kosmos am Ende rund und stromlinienförmig zu schleifen?